bin sehr verwirrt und dürfe nach Klarem. Es ist Essen, ich fühle nur hart. Es wäre nichts zu essen, ich spür's im Magen. Muss mich hetzen, Behörden des Tages. Mich immer stressen, wofür das alles? Brauchbares, kein Flash und Lobby. Hält mich auf Loki und drückt mich zu Boden. Was ein Fuck, aber ey, Pap hält mich oben. Ey, Mann, mein Kopf wickt mich immer schlimmer, wenn ich aufwach und bis ich einschlafe. Auch wenn ich nachts wach, sitz nachts geschwitzt und kratz in meinen Reim trag. Meine Welt, die mir einbrach. Denn wenn ich sage, wie es ist und ich höre darauf, das Leben ist bitchig und rob mich klar sichtlich richtig und hört nicht auf. Ich lebe in diesen gefuckten lauen Tagen hinter einem Zaun mit Graben und fick das System, in dem extrem Probleme und Schmerzen anschwellen, die meine eigenen Wege und lebe sogenanntes freies Leben in Handschellen. Meine Gefühle peitschen üble Zeichen, zeigen nach unten lang in Richtung Abhang in die Tiefe, in den ziemlich dunklen Grunde, Mann, bin beschissen am Krebs, weil es ein finsterer Weg ist. Meine Sicht beschlägt sich ohne Licht, denn es regnet, es ist und es quält mich vom befissten Erlebnis. So Richtung vergeblich, an den Punkt, der dreht sich, leg um Sumpf und es geht nicht. Tu as été désespéré, c'est banalisé. Tu sous-estimes le phénomène, mais viens l'analyser. Ma vie est encore comme un frère enfermé au star. Alterne encore la vie des rêves, la vie de cauchemar. Il dit qu'il prend sa thune et freine, mais les frères s'allument et prennent en otage tout le ciel de Paris quand sa lune est pleine. On se bat, on a l'habitude d'avancer dans l'incertitude. J'ai gardé la même altitude, je descends ma taille et prends mon an. Mein Herz sprudelt aus Kasten, blutet aufs Blatt. Bin bully fuck, versuch mich zu fangen, bin schon zu tief versackt. Meine Wut nimmt mich ab, deine Frust gibt dir den Schub und die Kraft. Bin unruhig bis nass, wenn es Gubi nicht satt und die Glut nicht entfacht. Bin ich nicht betäubt und spüre alle Schmerzen, würde grad zerbersten. Fürchte, dass es mehr sind, als ich tragen kann. Es überfährt mich, Wohnung mit Kakis, mein Magen hol und es plagt mich. Mein Vater auf Drogen und ich frag mich, verdammt, wieso unberat ich? Das Leben ist ne Nutte und dann bist du tot. Deswegen sind, wenn ich sterbe, beide Mittelfinger oben und meine Augen rot. Die Krisen ficken meinen Kopf, ich fühl mich zum Kotzen. Meine Ex ist ne Fotze, nur eine von vielen Gründen, warum ich Türen einboxe. In mir ist Krieg, es zwingt mich in die Knie. Manchmal denk ich, ich scheiß auf alles, geh zu der höchsten Brücke und spring in die Tiefe. Das klingt ziemlich mies und geh zu weit. Es tut mir leid, beschwer dich bei der Realität. Es sind Vibes, die das Leben schreien. Und tu as été désespéré, c'est banalisé. Tu sous-estimes le phénomène, mais viens l'analyser. Ma vie est encore comme un frère enfermé au star. Alterne encore la vie des rêves, la vie de cauchemar. Il dit qu'il prend sa thune et freine, mais les frères s'allument et prennent en otage tout le ciel de Paris quand sa lune est pleine. On se bat, on a l'habitude d'avancer dans l'incertitude. J'ai gardé la même altitude, je descends ma taille, prends mon nom. Sauf qu'elle t'a pas fait tes soirs, t'as pas fait tes devoirs. Si je me dis ça, c'est que tu te sers trop bourré pour m'arrêter toi. Et puis on voit une rage qui pète, entraîne une autre, entraîne une. Achète un autre complète qui tourne les soirs de pleine lune. J'écoute ton rap, agis avant que la cité crève. Sauf qu'un Nice prend la part du lion pour la vie de rêve. Ça prend plus de temps, la lumière descend pas. Jusqu'au sous-sol où je creuse le sol à faire les 100 pas. Tourner la bataille vers l'eau quand tout se croit inferno. SOS de neuf dans les sacailles et le tcherno. Si c'est pas comme ça que tu vas te nourrir, tu vas mourir. Tu crois qu'un prédateur d'un coup c'est plus droit qu'à le courir. En signature, que répondrais-je à ces pédales? Est-ce que je rédigerais le rouge, le noir de son flamme Stendhal? Et puis la réflexion s'achève, les indices, les autres marques. On vit pas plus la vie des rêves, on vit la vie de cauchemar. Tu as été désespéré, c'est banalisé. Tu sous-estimes le phénomène, mais viens l'analyser. Ma vie est encore comme un frère enfermé au star. Alterne encore la vie des rêves, la vie de cauchemar. Il dit qu'il prend sa thune et freine, mais les frères s'allument et prennent en otage tout le ciel de Paris quand sa lune est pleine. On se bat, on a l'habitude d'avancer dans l'incertitude. J'ai gardé la même altitude, je descends ma taille et prends mon enfant.